Es geht um Produktion. Diese Maschinen sind Produktionsmaschinen. Es geht darum, mit diesen Maschinen Bauteile herzustellen. Ob Sie die dann als Prototypen ansehen oder als Produkte, das ist nochmal eine Frage, da kann man ein ganzes Seminar drüber reden. Und wenn man über Produktion redet, dann denkt man vielleicht, je nachdem, wo man herkommt, an sowas, was wir auf diesem Bild sehen. Also eine große Halle mit allen möglichen Halbzeugen, Rohstoffen. Normalerweise rennen dann auch noch jede Menge Leute darum. Heutzutage geht ja das Bestreben dahin, eben keine Leute rumrennen zu haben. Das ist nochmal ein extra Thema. Da kann man auch wieder ein ganzes Seminar drüber reden, wo das denn hinführt. Aber so könnte man sich eine Produktion vorstellen heute. Und so würde man sie sich dann mit Fabbern, mit 3D-Druckern, mit Additive Manufacturing Maschinen später vorstellen, wobei das jetzt ein Bild aus einer wirklichen Produktion ist. Die Zukunft kommt ja nicht, oder die Gegenwart ist ja nicht bis 12.20 Uhr und die Zukunft fängt um 12.21 Uhr an, sondern das geht ja immer schleichend, sodass es also schon an vielen Stellen digitale Produktion gibt, da wird es hinlaufen. So, wenn wir jetzt überlegen, ja, ich möchte aber ein Fabrikant werden, ein Hersteller, dann kann man sich ja sehr schnell vorstellen, dass alle, die hier sitzen, möchte ich einfach mal behaupten, jetzt schon Hersteller sind. Was machen Sie? Sie nehmen sich einen Computer, da drauf ist eine Konfiguration, eine Konstruktion, ein Produktionsprogramm, was Sie erstmal als gar nicht als solches ansehen, nämlich ein Word-Konfigurator, ein Text. Konfigurator, mit dem erstellen Sie ein virtuelles Bauteil, nämlich einen Brief, den Text davon. Den können Sie sich dann im Computer angucken, drehen, wenden, rot, grün, gelb, blau machen, aber Sie können nicht anfassen, Sie können ihn nicht parfümieren, Sie können ihn nicht wegschicken. Wenn Sie ihn dann auf den Drucker drauf schicken, dann kommt auch raus tatsächlich ein physisches Bauteil. Sie machen also aus Ihrem virtuellen Brief auf dem Bildschirm ein tatsächlich anfassbares Bauteil. So, das Einzige, was Sie jetzt machen müssen, das Ganze von 2D in 3D gedanklich transferieren. Das heißt, Sie haben keinen Word-Prozessor mehr, sondern einen Part-Prozessor, also ein Programm, was Ihnen ermöglicht, dreidimensionale Gegenstände zu konstruieren, üblicherweise als CAD-System bezeichnet. Der Herr Zibora wird Sie dann nachher auch mal ganz how to succeed in CAD in what, 5 minutes, sowas in der Art. Nur damit diejenigen, die da noch nicht mit zu tun haben, überhaupt mal eine Idee kriegen, was da passiert, weil das ist sozusagen die Eintrittskarte. Wenn ich keinen vernünftigen Text geschrieben habe, kann ich auch nicht ausdrucken. Mein Drucker macht mir da zum Beispiel nicht die stilistischen und auch nicht automatisch zunehmend vielleicht die Rechtschreibfehler raus, sondern ich muss einen sauberen Text haben, der muss stilistisch in Ordnung sein und dann kann der Drucker den auch drucken. So, und wenn ich dann also so einen Word, einen File-Prozessor oder einen Part-Prozessor habe, dann kann ich auf den Knopf drücken in einen Drucker, den wir dann 3D-Drucker nennen, und da kommen dann 3D-Bauteile raus. Und deswegen ist, ich sagte schon, ich bin der Meinung, ist, in Zukunft werden wir nur von 3D-Drucken reden, weil das ist sofort jedem zugänglich. Wenn ich sage, ihr wisst, was 2D-Drucken ist, ja gut, dann wisst ihr auch, was 3D-Drucken ist. Dann muss ich nicht mit hochtechnischen Begriffen um mich schmeißen, so Stereolithografie und Photopolymerisation und dann nach 20 Minuten bin ich dann da und sage, ja, das ist aber so 3D-Drucker. So, wie funktioniert das grundsätzlich? Das ist ganz wichtig, damit man, was man ja von jeder Technologie haben sollte, die Randbedingungen weiß. Wo ist die Technologie stark, wo ist es schwach, was kann ich damit Neues machen, was sollte ich Altes eben nicht auch damit machen? Und da gibt es so ein schönes Spielzeug, das kann man kaufen, so ein 3D-Puzzle, das zeigt sehr schön, wie es funktioniert. Also wenn wir hier den Tuch-Ench-Amun, wenn wir den ausgepackt haben und alles nebeneinander legen, dann haben wir hier so einen Haufen solcher Scheiben. Hier steht das Ding auch, wer damit spielen will nachher mal. Und um das dreidimensionale Bauteil hinzubekommen, müssen wir eigentlich nur in bestimmten Abständen, das heißt ja eine konstante Dicke, diese Scheiben haben. Wir müssen die Kontur haben. Und wir müssen die Nummer haben. Und ich habe das deswegen hingekriegt, weil hier auf der Rückseite sind die Nummern alle eingeprägt, dann kriegt man das relativ schnell hin. Das ist zwar nicht Sinn der Sache, aber man kann hier zeigen, wie so 3D-Bauteile entstehen und man sieht sofort auch alle Nachteile. Und der wichtigste Nachteil ist, dass durch die gleichmäßige Schichtdicke Stufen entstehen. Und die entstehen einfach bei allen Additive Manufacturing, bei allen 3D-Druckverfahren. Und die sind nun mal da. Wenn man dann, muss man ganz hochnäsig sagen, wenn Sie damit nicht leben können, müssen Sie eben ein anderes Produktionsverfahren nehmen. Das ist so, man kann die wegbekommen. Die bewährteste Methode ist Schmirgelpapier und Geduld. Aber das ist ja dann keine automatisierte Fertigung mehr. Das tun wir auch, wenn Sie hier so polierte Sachen sehen. Wir haben so eine kleine Büste von der Nofretete hier aus Silber. Natürlich hat da zum Schluss einer dann dran poliert. Aber wenn Sie es nun wirklich nicht ertragen können für Ihr Bauteil, zum Beispiel optische Bauteile, die durchschieden werden, dann sieht also ein Laserstrahl, der da durchgeht, immer noch die Schichten und reflektiert sich daran. Das geht dann einfach nicht. Und das ist bei jedem Fertigungsverfahren so. Jedes Fertigungsverfahren hat Vorteile und Nachteile. Und wenn Sie die Vorteile haben wollen und die Nachteile ertragen können, ist es in Ordnung. Wenn die Nachteile nicht tolerierbar sind, müssen Sie ein anderes Fertigungsverfahren raussuchen. So, grundsätzlich ist ganz einfach. Wir haben ein 3D-CAD-Teil. Wir werden später noch darauf kommen, dass man nicht immer unbedingt über das 3D-CAD gehen muss, aber das ist die klassische Weise, daran zu gehen. Die ist im Computer virtuell, kann man also angucken, aber nicht anfassen. Dann gibt es Programme, die schneiden diese Datensätze in gleichmäßige Schichten. Das merken Sie als Anwender gar nicht. Schichthöhe etwa ein Zehntel Millimeter. Das heißt, für 1 Millimeter müssen Sie 10 Schichten haben und für 10 Millimeter 100 Schichten und so weiter. Und wenn Sie ein großes Bauteil machen, sind Sie eben schnell mal bei Tausenden von Schichten. Das ist also die Vorbereitung und dann stopfen Sie das Ganze in eine Maschine, die man eben 3D-Drucker oder Fabber nennen. Die Amis nennen die Fabber, weil die sagen, das kommt von Fabricator. Und die sagen zum Refrigerator natürlich auch nicht Refrigerator, sondern sagen Fridge. Und so sagen die zum Fabricator nicht Fabricator, sondern Fabber. Und das ist dann auch wieder so eine ganze Bewegung. Da gibt es dann Fabbing und die Leute nennen sich die Fabber und die Fabbing-Blocks gibt es und so weiter. Das macht es auch für Leute, die sich jetzt da neu mit befassen, wie gesagt, nicht einfacher, weil sie eben diese Fachbegriffe, die sich da eingebürgert haben, dann auch kennen müssen. Und diese Fabber, diese 3D-Printer, da gibt es mittlerweile zig Verfahren von und hunderte von Maschinen von 500 Euro bis zu 1 Million. Die haben aber allgemein den Schritt, dass sie erstmal die Schicht erzeugen müssen, das sehen Sie links oben. Also entweder zusammenschmelzen von Material oder extrudieren, wie wir das hier bei unseren Fabbern sehen, oder ausschneiden aus Schichten und, das will ich jetzt nicht vertiefen. Und wenn Sie dann die Schicht haben, also müssen Sie das Material festlegen, die Schichtdicke und die Kontur, und dann müssen Sie sie mit der darunter liegenden verbinden, und so entsteht dann langsam von unten nach oben schichtweise das Modell oder das Bauteil. Und dann haben Sie ein physisches Bauteil, in aller Regel ist die Skalierung 1:1, aber Sie können auch verschiedenste Skalierungen machen. Wenn wir also hier unseren Aachener Dom haben, dann ist das natürlich mit 1:1 so eine Sache. Da muss man sich irgendwas Handliches überlegen. Grundsätzlich, so arbeiten unsere Fabber. Das ist jetzt ein bisschen schnell. Vielleicht ist hier einer im Auditorium, der mir sagen kann, wie man das langsamer ablaufen kann. Ich habe dann irgendwann kapituliert, aber die Grundidee ist, dass man eine Bauplattform hat. Auf diese Bauplattform baut man dann Schicht für Schicht das Bauteil auf und das Bauteil entsteht aus einem Material, hier rot dargestellt, bei uns ist er irgendwo auch rot, hier ist er schwarz, aber ich glaube bei dem anderen ist er rot und dieses Material wird durch eine Heizdüse hindurch aufgetragen, also teigig angeschmolzen. Einfach gesagt ist das eine computergesteuerte Heißklebepistole. Aber wie das geht, dafür haben wir ja dann das Workshop. Verarbeiten kann man mittlerweile fast alle Materialien, die man sich so vorstellen kann. Dieser Bausatz ist so ein Musterturm, den die Amis mal erfunden haben, als sie ein Schachspiel gemacht haben als Musterdatensatz. Der Turm ist eigentlich das, was davon übrig geblieben ist. Weil er auch innen drin Stufen hat, ist es ganz interessant. Also es geht links von Stärkepulver über Gießereisande, über Metalle, über Kunststoffe, über Keramiken. Es hat sich eben mittlerweile so verbreitet, dass immer diese platte Antwort, ja man kann alles machen, kommt, die eben wie gesagt nicht weiterhilft. Das mündet dann erstmal in industrielle Maschinen, so Größenordnung 500.000 Invest, die ich nicht vertiefen will, sonst sind wir heute Mittag noch dran. Aber es haben sich über die Jahre dann eben auch preiswerte Maschinen entwickelt, in der Mitte dieser Megabot, dieser Zigarrenkiste da. Das ist so einer der Väter dieser Fabber-Bewegung, der Selbstbau-Fabber, die damals noch 2.500 Euro kosteten, so vor 5 Jahren. Und die heutzutage so, wenn man die zusammenbaut, als Materialkosten irgendwo zwischen 500 und 800 Euro liegen. Und Sie sehen, das ist ein Teil von unserem Fepper-Zoo. Zwei haben wir ja mitgebracht und mittlerweile wird immer größer die Gesellschaft, weil eben auch bei uns die Studenten an solchen Dingen arbeiten. Und das ist eine hervorragende Methode oder Maschine, um auch Ausbildung daran zu machen. So, das ist einer, den wir hier haben, das brauche ich nicht weiter darauf eingehen. Hier sehen wir also den Aachener Dom, wie er in so einem Pfeffer entstanden ist. Auch das ist jetzt für unsere Sitzung hier nicht so das Entscheidende, sondern vielleicht eher das nächste Bild. Was kann man denn nur damit machen? Also ich habe ja hier so ein bisschen die Aufgabe, mögliche Anwendungen von Pfeffer zu detektieren mit Ihrer Hilfe und mit meinen Hinweisen, die in Ihrer Gründungsidee oder in Ihrer Gründungssituation oder überhaupt in Ihre kreativen Aktivitäten hineinpasst, in dieser Weise, sagen, aha, wenn es das gibt, das schließt doch bei meinen Überlegungen eine gewisse Lücke. Und wenn wir diese Lücke finden, wäre das sehr schön. Also in dem Prototypenbau links, das ist so ein Partymixer, müssen wir im Detail nicht wissen. Rechts ist ein Teil vom Automobilbau, die Vorderachsgeometrie vom Jaguar, von diesem Runden, der da vielleicht so jetzt 6, 7 Jahre alt ist. Links medizinische Anwendung, das ist immer sehr schön, weil erstens kann man das nicht konstruieren. Zweitens macht man das nur, wenn die Leute entsprechende Verletzungen haben, die man auch nicht bilderbuchmäßig vorkonfigurieren kann. Aber man muss in einen Menschen reingucken und der soll ja möglichst das Ganze überleben. Also kann man nicht erstmal aufmachen und reingucken, also muss man bildgebende Verfahren haben, also CT, MRT und so weiter. Und das ist der zweite Weg, wie man an die Daten kommt. Eigentlich vorgegeben von der Medizin, zunehmend auch immer in der Technik, immer mehr in der Technik, dass man also Bauteile in ein CT, auch ein technisches CT hineintut und auf diese Weise die Daten bekommt. Und wenn man innen scannen kann, kann man auch außen scannen. Also das Scannen von Bauteilen ist eine Möglichkeit, wie man dann zu den Daten kommt. Das sehen Sie in der Mitte, das sind so ein paar Schauspieler von der Staatsgalerie Stuttgart gewesen, die dann Spaß hatten, in so einem 3D-Scanner Happenings zu machen. Und die wir dann im Maßstab so 20 Zentimeter hoch gebaut haben und rechts eben auch das Antlitz von Leuten. Da gibt es auch jetzt eine ganze Bewegung, es gibt Leute, die sich damit selbstständig machen, um dann dreidimensionale Figuren auszudrucken. Das sieht alles sehr viel einfacher aus, als es tatsächlich ist, da muss man ernsthaft drüber diskutieren. Aber ich glaube schon, diese ganze Individualisierung ist durchaus ein großes Thema. Wenn man nun mit dem Ganzen gar nichts zu tun haben will, also weder CAD noch selber scannen, noch, aber man denkt sich, ich kann doch vielleicht teilhaben an dem Ganzen, dann gibt es mittlerweile im Internet jede Menge 3D-Datensätze aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die lädt man sich runter und stopft die in eine Maschine, ist auch ein bisschen einfach ausgedrückt, geht aber grundsätzlich. Es gibt also Daten und druckt sie dann aus. Es gibt also Datensätze, die dann so vorbereitet sind, dass man sie wirklich drucken kann auf handelsüblichen Druckern. Und es gibt eben welche, die sind einfach nur die Datensätze von irgendeinem Automobilhersteller. Wenn Sie probieren, die dann auszudrucken, stellen Sie fest, das wird ziemlich schwierig, weil die sehr detailliert sind. Also wir hatten mal so einen Datensatz hier von der neuen Elbphilharmonie. Und da war dann jede Anschraubplatte an jeder Rolltreppe dran. Sie können sich vorstellen, das können Sie natürlich nicht drucken. Da müssen Sie erstmal einige Tage damit zubringen, das alles rauszuwerfen, die Details. So ähnlich wie bei dieser Kirche hier, also unserem Dom. Wenn Sie dann nach Aachen kommen, dann sehen Sie natürlich, da sind jede Menge, an jeder dieser Säule hängen irgendwelche Heiligen. Die haben wir natürlich erstmal alle eliminiert, weil man die gar nicht drucken kann. Und wenn man sie drucken will, dann muss man sie wieder selber, jeden einzeln so groß drucken, damit man sie überhaupt sehen kann. Also sowas geht, da hat man also Zugriff zu fertigen Daten. Und dann gibt es noch für die, die zwar individuell was machen wollen, aber sich das CAD nicht antun wollen, das, was man heute so Metadesign nennt. Also es gibt vorgefertigte Designs und dann hat man sozusagen da Schieberegler dran, die sind hier auch angedeutet, extra rot hinterlegt. Da kann man also mit der Maus das hin und her schieben. Und dann nur als Beispiel, wenn die Schieberegler so sind wie auf der linken Seite, dann ist eben die Lampe so, dass sie diese einzelnen Arme nach unten hängen lässt. Und wenn wir das wie auf der rechten Seite machen, dann ist eben auch die Geometrie wie auf der rechten Seite. Das heißt, Sie können das anpassen. Mit solchen Methoden können Sie auch individualisierten Schmuck machen, also ein Basisdesign machen. Und der Kunde, der kann dann ins Internet gehen und da selber konfigurieren. Und sie haben aber insofern, bleiben sie on the driver's seat, als der Kunde nicht alles machen kann, was er will und ihnen ihr ganzes Konzept durcheinander bringen, sondern das Ganze hat ja Anschläge. Von da bis da kann man das machen. In diesem Bereich ist es dann abgetestet, denn sie sind für den Kram ja auch verantwortlich. Das ist noch so ein anderes Aspekt. Wenn sie jetzt eine Maschine haben, die alles herstellen kann, dann sind sie in gewisser Weise, wenn sie das nicht ausschließen, auch für das im Sinne einer Art Produzentenhaftung mitverantwortlich oder können dafür mitverantwortlich gemacht werden. Also müssen sie auch gucken, dass sie nicht im rechtsfreien Raum agieren. So, das ganze Thema Ersatzteile ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Anwendung. Links ist ganz profan eine Tafel bei uns in einem Hörsaal, die hat so einen Haken oben drauf. Und dann ist die linke Seite ist erstmal gebrochen und dann hat man gesagt, na ja, die rechte Seite ist ja noch da. Und bis wir irgendwann mal sagen, wenn die aber plötzlich mal nicht mehr da ist, dann ist derjenige, der unter der Tafel gestanden hat, auch nicht mehr da oder nicht mehr genauso. Und dann haben wir, und das ist relativ einfach, diese Platte da konstruiert mit dem CAD und gebaut und die Tafel wieder instand gesetzt. Jetzt können Sie sagen, eine Tafel instand setzen kann nicht so viel sein. Aber es gibt 1000 Geräte mit relativ kleinen Kunststoffteilen, die deswegen nicht mehr funktionieren, weil diese kleinen Kunststoffteile fehlen. Das sind alle die Maschinen, die Teile, die rumstehen und noch benutzt werden, die mit Tesakrepp und Kabelbinder repariert worden sind. Das sind die potenziellen Kandidaten für sowas. Dann geht es in den Hobbybereich. Die Leute, die solche kleinen Flitzer bauen, die sind genauso technikverrückt wie die, die die echten Formel-1-Renner bauen. Das heißt also, gibt es 1000 Verbesserungsmöglichkeiten. Und wenn die jetzt der Meinung sind, irgendein Achsschenkel müsste 2,5 mm länger, breiter, dünner oder was weiß ich immer sein, dann müssen sie das Ding ja mal herstellen. Also müssen sie hier ein CAD haben und dann können sie das also sehr schnell verändern, relativ schnell drucken, Ergebnis sehen und mit diesem Ergebnis dann entscheiden, war das die Produktverbesserung oder nicht. So, das ist sozusagen State of the Art. Wir sind es gewöhnt, mit Materialien umzugehen, die wir als Techniker als isotrop bezeichnen. Das heißt, die haben in alle Richtungen die gleichen Eigenschaften. Wenn ich so einen Klotz mache und will daraus einen Ring herstellen und fräse den, dann ist egal, wie ich den Klotz in die Maschine lege. Das ist natürlich nicht egal, weil die Maschine bestimmte Aufnahmen hat, aber gedanklich. Ich kriege aber immer den gleichen Ring, weil das Material die gleichen Eigenschaften hat in jede Richtung. Tatsächlich gibt es aber durchaus interessante Materialien, die man gerne mischen will und die man auch gerne zusammen herstellen will. Also so ein paar Ansätze, nur mal als Blitzlichter. Das sind Materialien, die hier sozusagen wie Aspik um Knochenkonfiguration herum sind. Also Knochenskelette zu drucken ist ja schon mal interessant, aber für viele Anwendungen ist es eben sehr interessant zu gucken, in welcher, wenn ich das so als Techniker sagen darf, Einbausituation sind die Knochen denn. Und das kann man sich natürlich auf technische und auf alle möglichen anderen Gegenstände auch übertragen. Und hier auf der rechten Seite, das sieht gar nicht so spektakulär aus, ist aber in einem Stück gebaut, eine Felge und ein Reifen da drauf. Also Hart-Weich-Kombination. Wenn Sie sich vorstellen, so einen Scheibenwischer könnten Sie aus einem Stück machen. Sie müssen da, wo er festgemacht ist, muss der Kunststoff hart sein. Und dann könnte das übergehen in einen weichen Bereich, da wo es auf der Scheibe ist. Es könnte sogar über die Länge weicher und weniger weich sein, dass es nicht da schmiert, wo es gar nicht schmieren muss. Dann können Sie das Ganze auch noch hohl machen, weil das habe ich bisher noch nicht so richtig herausgestellt. Wenn wir schichtweise bauen, dann können wir natürlich auch interne Hohlräume bauen. Das heißt, wir lassen einfach eine Schicht weg. Und wenn ich jetzt so einen Scheibenwischer hohl bauen würde, dann könnte ich ihn auch von innen mit Reinigungsflüssigkeit versorgen, in dem Bauteil. Und wenn ich jetzt noch leitende und nicht leitende Materialien miteinander verbinde, dann kann ich den auch noch heizen. Also ich könnte aus einem Scheibenwischer, der ja, glaube ich, eine der wenigen neben dem Lenkrad, der Lenkrad sieht ja auch mittlerweile ganz anders aus, also eine der wenigen Elemente ist, die noch so aussehen wie bei Henry Ford, ein quasi mechatronisches Gebilde machen mit einer ganzen Menge Vorteile. Könnt ihr also einfach anpassen an die Bedingungen. Und je größer und mehr gebogen die Frontscheiben werden, desto offensichtlicher werden ja die Nachteile unserer Scheibenwischer. Spätestens wenn Sie jetzt die ersten Nachtfröste haben, dann sehen Sie ja, wo Ihr Scheibenwischer trägt und wo er nicht trägt. Andere Geschichten, wir reden immer so viel von Bionik, das ist ja so die Idee eines Elefantenrüssels, kommt von Festo und vom IAO Stuttgart. Interessant dabei ist aber, dass es sich um sogenannte Festkörpergelenke handelt. Das sind Scharniere, die keine Scharniere sind, haben Sie jeden Morgen, wenn Sie Ihre Duschflasche aufmachen, dann ist sie natürlich mit der Flasche verbunden, aber das ist kein Scharnier im klassischen Sinne, es sind also keine drei oder vier Bauteile, sondern es ist ein Bauteil, es ist auch in einem Bauteil gespritzt, das geht bei der Zahnpastadose, bei der Ketchupflasche und so weiter, bis zum Brillenet wie, also Sie sind den ganzen Tag von Festkörpergelenken umgeben. Die können Sie aber mit solchen Verfahren in einem Stück herstellen. Also Bauteile herstellen und dann quasi zusammenklappen nur, weil die gegenseitige Positionierung durch diese Festkörpergelenke festgelegt ist. Und es geht weiter in Food and Drug Processing, also Drug im Sinne von Medikamenten, aber Food, also Herstellen von Essen, können Sie sagen, ja gut, das ist jetzt so ein Gag, da muss einer dann da in New York in irgendeinem Loft-Restaurant, stellt Ihnen so ein Ding hin und Sie können das programmieren, da kommt Ihr Essen da raus, weil es eben hip ist. Aber wenn man mal ein bisschen weiter denkt, gibt es ja jede Menge Leute, die ganz bestimmt zusammengesetzte Nahrung haben müssen, insbesondere im Krankheits- und Pflegebereich. Und wenn Sie dort abhängig von Patientendaten Essen herstellen könnten, was im kritischen Fall, es geht jetzt nicht um die Zentralversorgung mit Essen, im kritischen Fall genau sicherstellt, diese Bestandteile zu haben. Genauso können Sie Medikamente machen, denn so eine Tablette ist ja eigentlich nichts weiter als ein großer Haufen irgendwas, was Sie runterschlucken können, was sich auflöst und dazwischen sind Wirkstoffe. Und wenn Sie die Wirkstoffe so da reindrucken würden, wie der Patient sie braucht, kann man vielleicht auch vermeiden, dass ältere Leute, ich glaube jeder von uns hat so jemanden vor Augen, morgens vor einem Haufen Tabletten sitzen und dann sagen, oh, ich muss ja mal die gelben und die grünen, ach nee, die grünen, die sind ja jetzt blau und dann haben sie einen Haufen Tabletten und ob die ihnen dann helfen zu überleben oder das Gegenteil, da ist man sich nicht immer ganz sicher. Also da könnte man sicherlich ganz gute Konzepte draus entwickeln, bis hin zu dem schönen amerikanischen Oberbegriff Organ Printing, und das ist natürlich ein sehr futuristisches Bild, zeigt aber, wo es hingeht, dass man tatsächlich Organe drucken kann. Man fängt an mit Venen und so weiter. Also diese Entwicklung ist bereits angelaufen auf der Forschungsebene, aber sie hat diese schöne Zukunftsperspektive, dass wir vielleicht tatsächlich irgendwann mal Herzen, Lungen, Nieren und so weiter drucken könnten, das brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen, welche Probleme uns das alle dann erleichtern oder gar nehmen würde. Dann vielleicht noch zur Organisation des Ganzen. Wir haben ja letztlich, ganz egal wie Sie es machen, sind es immer isolierte Maschinen, also hier so Spielzeuge, wie sie hier jetzt rumstehen oder wie ich Ihnen im zweiten Bild gezeigt habe. Das sind also einzelne Maschinen. Wir haben ja heutzutage das Internet. Das heißt, was Sie alles dann auch machen könnten, wäre zu sagen, ich muss ja nicht mit meiner Maschine, wo ich zufällig mitten in der Eifel sitze oder in der Mark Brandenburg oder wo auch immer im Thüringer Wald, muss ich ja nicht alleine nur mein kleines Teil machen und dann auf der Welt Leute suchen, die genau mein Teil brauchen. Ich kann mich ja auch in einen sogenannten Produktionsverbund geben und kann mit anderen zusammen, gekoppelt über das Internet und dann auf der logistischen Seite, sind wir mittlerweile so eine Sprinter-Generation geworden, wo wir das wieder verteilen, tatsächlich auch Produktionsnetzwerke machen. Also vom Cloud Computing zur Cloud Production oder Producing. Auch das ist nicht mehr eine reine Utopie. Es gibt, wie bei allen Leuten, die sich mit sowas beschäftigen, mehr oder weniger intensiv, viele Hochschulen auch nur auf der Projektebene, um zu zeigen, dass es geht und sich dann neuen Dingen zuwenden. Aber es gibt es und es sind Impulse. Also welche Perspektiven eröffnet diese Technologie für Sie? Ich habe das für Sie immer dick gedruckt, weil es darum geht, was fällt Ihnen zu dem Thema ein? Allgemeinen Besinnungsaufsatz, was man alles machen kann, den kann ich schon schreiben, aber es ist ja die Frage, was haben Sie davon oder was haben Sie nicht davon? Und selbst wenn Sie jetzt rausfinden, die Idee, die Sie mal haben, geht damit nicht, ist das ja auch schon ein Stück. Welches Problem, das Sie sehen, kann man damit lösen? Also das Sie sehen, kann man damit lösen? Das können Sie jetzt hier hinterfragen. Welche bisher unbefriedigten Kundenwünsche wollen Sie damit erfüllen oder glauben Sie damit erfüllen zu können? Vielleicht dann auch, welches Geschäftsmodell ergibt sich für Sie daraus? Was ist heute Inhalt des Workshops? Also Sie lernen heute neue Technologie mit Ihren Stärken und Schwächen kennen. Sie werden hoffentlich verstehen, wie ein 3D-Drucker funktioniert und wie man ihn auch wirklich selbst bedient. Das ist uns sehr wichtig hier in diesem Workshop. Dann von der Zeichnung zum eigenen Bauteil. Wir werden Ihnen kurz zeigen, wie ein CAD-Programm funktioniert. Natürlich nicht in die Tiefe gehen, das ist in dem Rahmen heute hier leider gar nicht möglich. Und wir werden Ihnen kurz das Programm vorstellen, mal versuchen, dass Sie eine Vorstellung davon haben, was das Programm kann und was man alles damit machen kann. Wir werden also diesen ganzen Prozess von dem Konstruieren, ich zeichne mir das Bauteil auf meinem Computer bis hin zum Druck, versuchen hier in verschiedenen Prozessschritten darzustellen. Dann werden wir auch noch mal kurz besprechen, welche Verfahren es wirklich gibt und welche Materialien gibt es. Und dann vielleicht zusammen noch mal so ein bisschen, also gerne auch von unserer Seite aus visionär versuchen, welche Anwendungsbereiche und Möglichkeiten sich konkret für Sie ergeben könnten. Das 3D-Drucken ist sehr breit in der Öffentlichkeit momentan oder auch in den letzten Monaten schon. Das ist jetzt von November 2012. 3D-Modell, Fötus aus dem Drucker. Anhand vom Ultraschallbild kann man schon im Vorhinein eine kleine Skulptur seines Babys sich ausdrucken lassen. Ja, der Knochenersatz. Frau erhält neuen Unterkiefer aus dem 3D-Drucker. Dieser Körper links, der ist aus Titan gefertigt, der wurde danach noch mit einer Biokeramik überzogen und dann in einer 4-stündigen Operation eingesetzt. Klon aus dem 3D-Drucker, wir haben da gerade eben schon kurz drüber gesprochen. Huch, das bin ich ja. Also es gibt in letzter Zeit viele neue Startups. 3D-Drucker-Shops werden eröffnet, Berlin, München, Online-Plattformen, auf denen man sich halt 3D-Datensätze runterladen kann. Und man lässt sich scannen und erhält in 2-3 Wochen später sich selbst in klein, also einen Klon aus dem 3D-Drucker. Damit der Horror Science Fiction bleibt, Waffen aus dem 3D-Drucker, auch ein sehr beliebtes Thema beim Spiegel und Co. Schlachten war gestern Snakes, Schnitzel sowie Schuhe aus dem 3D-Drucker. Also Lederprodukte sollen wohl in der Zukunft nicht mehr von der Kuh stammen, sondern Biotinte mit verschiedenen Zelltypen werden dann gedruckt und im Bioreaktor danach gereift. Das bionische Ohr, erneut Organ aus dem 3D-Drucker. Warum erzähle ich Ihnen hier diese ganzen Schlagzeilen? Also das ist das, was in der Öffentlichkeit ankommt. Also der Eindruck wird geschaffen, dass man mit einem Drucker, also kann ich mir eine Pizza, ein Ohr, eine Feuerwaffe, kann ich mir alles drucken mit einem Drucker, am besten noch mit einem selbstgebauten für 500 Euro. Und Ziel dieses Workshops heute ist so ein bisschen, dass wir versuchen wollen, Ihnen zu erklären, wo die Unterschiede liegen. Also das, was in der Presse vermittelt wird, dass das gar nicht so in der Praxis richtig ist. Hier sind noch ein paar Beispiele, die 3D gedruckt wurden. Die Gitarre, oben Kleidung, unten links auch das Kleid. Und wir haben jetzt 2 Maschinen mitgebracht heute. Der Plan ist so, dass wir sie gerne in 3 Gruppen aufteilen wollen. Also wir haben ja 3 Betreuer quasi, dass sie alle von Station zu Station in einer Viertelstundentaktung wechseln. Und wir haben diese 3 Maschinen mitgebracht, weil das unglaublich gut ist. Sie sind offen, das ist nicht so eine Blackbox wie die ganzen Produktionsmaschinen. Man kann wirklich sehen, was passiert von außen. Man kann den Prozess richtig gut erklären.